Der Personalchef betritt den Raum und alle Menschen beginnen zu nicken. Sie nicken wie braune Wackeldackel auf der Ablage eines Autos. Meine lieben geschätzten Mitarbeiter, Wackeldackel, da dumm. Wir werden right now weiterführen. Wackeldackel. Erneuerbare Interpretationstendenzen führen nach ganz vorn. Wackeldackel. Die restriktive, fakultative Verabfolgung lässt Probleme verblassen. Mit anderen Worten, das Konzept der wasserdichten Neuorientierung ist maximal erfolgreich. Der Sprecher scheint seinen Worten zu glauben. Und die nicken dann? Man hat ihnen eingeschärft, sie sollten sich zustimmend verhalten. Sonst? Hatte eine gefragt. Ihr Vorgesetzter wedelte mit einem amtlich aussehenden Papier mit Firmenkopf. Sonst? Wagte sie zu erwidern. Abmahnung. Und die nächste Woche wieder. Und noch einmal. Und dann dürfen wir sie kündigen. Das geht doch gar nicht. Dieses Vorgehen wurde von der Rechtsabteilung geprüft und hat ab sofort seine volle Gültigkeit. Hören Sie genau zu, sonst... Das Sonst wuchs langsam heran. Es wurde im Dunkeln gefüttert. Die Nachfragen verhallten langsam. Die jungen, ungebundenen, querulanten Alleskönner und Spiegelsehenden verließen das Unternehmen. Die anderen nickten weiter. So könnte man meinen. So meinte es die Führung, die diesen Großsprecher auf die Bühne schickte, der nun die Hände erhob und lauthals verkündete: Mitarbeiter, die Früchte unserer Arbeit subsumieren sich. Der glückliche Tag der Ernte rückt näher. Sonst? Fragte jemand. Sonst? Ergänzte ein anderer. Dadum.